Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Ficken, ficken, tralalala. Ficken, ficken, tralalala. Und jetzt geht's erst richtig los mit Rumgefickeltech. Ja, die Weiber tippen, ich will ticken, Pornoparty, ich will ficken. Lange Beine, blonde Haare, schöne Augen, Blase, Lippen. Ich bin geil, sie ist feucht, heute wird ein schöner Tag. Hüften kreisen, Booty Check, oh Gott, ist das ein geiler Arsch. Stange weg, ich will jetzt Sex, ich muss sie einfach nackt ziehen. Ihr Arschloch, tipp mich an, ich will die Braut einfach nur flach legen. 69 Porno-Rap, Flat will ficken, ist perfekt. Gangbang und die Bitch im Bett und Schwanz in den Arsch gesteckt. Bam, bam, mon ça se place, je suis sur mon lit. Fais ça l'an en buffant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En quatre couleurs. Schlag dich Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schlag dich Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schlag dich Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schlag dich Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schlag dich Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schnapp die Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schnapp die Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Fick die Fotzen, schnapp die Spasten, keine Grenzen beim Ausrasten. Melanchthon-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums. Am Arschkrebs. Arschkrebs? Am Arschkrebs. Worte. Ich liebe dich. Nein, nicht die. Du weißt, was ich hören will. Ja, okay. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Bitte fick mich. Du bist meine Lieblingsfrau und ich weiß eines ganz genau. Wir sind sexuell aktiv und darum hole ich mir jetzt ein Präservativ. Wir ficken die ganze Nacht, bis am Morgen der Tag erwacht. Ich fick dich von früh bis spät mit meinem Riesenfickgerät. Wir ficken die ganze Nacht, bis am Morgen der Tag erwacht. Ich fick dich von früh bis spät mit meinem